Hammer im Rhythmus nun erklingt. Tanz mit mir, dass es swingt. Wie ein stiller Ozean kost den Strand. Sei mir nah, Swingerland. Wie die Blume sich im Winde wiegt. Wieg mit mir, Swing geübt. Wenn wir tanzen, bist du lieb zu mir. Bleib bei mir, Swing mit mir. Andere Tänzer sind auf dem Parkett. Schatz, nur nicht mein Auge sieht. Du allein hast diesen magischen Schwung. Wenn wir swingen, haut's mich fast um. Ich kann hören der Violinenklang, lang bevor es fängt an. Es erregt mich, wie nur du weißt es. Swing mich zart, swing mich jetzt. Andere Tänzer sind auf dem Parkett. Schatz, nur dich mein Auge sieht. Du allein hast diesen magischen Schwung. Wenn wir swingen, dann haut's mich um. Ich kann hören der Violinenklang, lang bevor es fängt an. Es erregt mich, wie nur du weißt es. Swing mich zart, swing mich jetzt. Wenn der Marimba-Rhythmus nun erklingt, tanz mit mir, dass es swingt. Wie ein stiller Ozean kost den Strand. Sei mir nah, Swingerland. Wie die Blume sich im Winde wiegt, wieg mit mir, swinge. Wenn wir tanzen, bist du lieb zu mir. Bleib bei mir, swing mit mir. Wenn der Marimba-Rhythmus nun erklingt, tanz mit mir, dass es swingt. Wie ein stiller Ozean kost den Strand. Sei mir nah, Swingerland. Wie die Blume sich im Winde wiegt, wieg mit mir, swing. Wenn wir tanzen, bist du lieb zu mir.